Erster der Herr sprach zu mir. Es war im 9. Jahr, im 10. Monat, am 10. Tag. Zweiter Menschensohn, schreibe diesen Tag auf. Heute greift der König von Babel Jerusalem an. Dritter sage dem ungehorsamen Volk ein Gleichnis. Der Herr Gott spricht, stelle einen Topf hin und gieße Wasser hinein. Vierter lege gute Fleischstücke in den Topf. Lege Lende und Schulter hinein. Fülle ihn auch mit Knochen. Fünfter nimm Fleisch vom besten Vieh. Lege Holzscheite darunter. Lass das Fleisch kochen. Die Knochen kochen auch. Sechster darum spricht der Herr Gott, wehe, Stadt voller Schuld. Du bist wie ein Topf mit Rost. Der Rost geht nicht ab. Man hat ihn leer gemacht, ohne ein Urteil. Siebter, die Stadt hat Blut vergossen. Das Blut ist noch in ihr. Sie goss es auf einen nackten Felsen. Sie bedeckte es nicht mit Erde. Achter, ich habe das Blut auf den Felsen gelegt. So wird mein Zorn groß. Ich will Rache nehmen. Das Blut soll sichtbar bleiben. Neunter, darum spricht der Herr Gott, wehe, Stadt voller Schuld. Ich werde einen großen Holzstoß machen. Zehnter, bringt viel Holz herbei. Zündet das Feuer an. Kocht das Fleisch gar. Lasst die Brühe kochen. Die Knochen sollen brennen. Elfter, stellt den leeren Topf auf die Kohlen. Er soll heiß werden. Sein Metall soll glühen. So schmelzen Unreinheit und Rost weg. Zwölfter, alle Mühe war umsonst. Der viele Rost ging nicht ab. Dreizehnter, du bist unrein wegen deiner schlechten Taten. Ich wollte dich reinigen. Aber du wurdest nicht rein. Du wirst nicht rein werden. Mein Zorn wird erst dann enden. Vierzehnter, ich, der Herr, habe es gesagt. Es wird geschehen. Ich werde es tun. Ich werde kein Mitleid haben und es nicht bereuen. Man wird dich nach deinen Taten richten. Das sagt der Herr Gott. 15. Das Wort des Herrn kam wieder zu mir. 16. Menschensohn, ich nehme dir die Freude deiner Augen. Du wirst krank sein. Aber du sollst nicht klagen. Du sollst nicht weinen. Es sollen dir keine Tränen kommen. 17. Seufze leise. Mache keine Totenklage. Winde deinen Turban um. Ziehe deine Sandalen an. Bedecke deinen Bart nicht. Iss kein Trauerbrot. 18. Ich sprach am Morgen zum Volk. Am Abend starb meine Frau. Am nächsten Morgen tat ich, was mir befohlen war. 19. Die Leute fragten mich, warum machst du das? Erkläre uns, was das bedeutet. 20. Ich antwortete ihnen, das Wort des Herrn kam zu mir. 21. Spricht zum Volk Israel, der Herr Gott sagt, ich werde meinen Tempel entweihen. Er ist euer Stolz und eure Freude. Eure Söhne und Töchter, die ihr dort gelassen habt, werden durch das Schwert sterben. 22. Dann werdet ihr tun, wie ich getan habe. Ihr werdet euren Bart nicht bedecken. Ihr werdet kein Trauerbrot essen. 23. Ihr werdet euren Turban tragen und Sandalen anhaben. Ihr werdet nicht klagen oder weinen. Ihr werdet wegen eurer Sünden schwach werden. Ihr werdet einer zum anderen stöhnen. 24. Hesekiel wird ein Zeichen für euch sein. Ihr werdet genauso handeln wie er. Wenn das geschieht, werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin. 25. Menschensohn, an diesem Tag nehme ich ihnen ihre starke Stadt weg. Ich nehme ihnen ihre Freude. Ich nehme ihnen ihre Söhne und Töchter. 26. An diesem Tag wird ein Flüchtling zu dir kommen. Er wird euch die Nachricht bringen. 27. An diesem Tag wirst du wieder sprechen können. Du wirst nicht mehr schweigen. Du wirst ein Zeichen für sie sein. So werden sie wissen, dass ich der Herr bin.